ich will gar nichts mehr sehen. Vielleicht mit dir, vielleicht mit dir noch einmal um die Häuser gehen. Ich will jetzt auch nicht mehr sehen, wie es der Welt gerade geht. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Du hast mir sehr gefehlt. Komm, schicken wir, komm, schicken wir.